Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. Wiederholen wir doch gleich, was wir in der vergangenen Lektion durchgenommen haben. 我想租房。 我想租房。Ich möchte eine Wohnung mieten. 您想找什么样的房子 ？Welche Art von Wohnung suchen Sie？ 您想找什么样的房子？ Wie viel möchten Sie für die Miete ausgeben? 您想花多少钱租？ 您想花多少钱租？ 什么时候能搬进来 ？Wann kann ich einziehen? 什么时候能搬进来？ 什么时候 ？Wann？ 什么时候？ 搬进来 ，einziehen。 搬进来。 房租怎么付 ？Wie zahle ich die Miete？ 房租怎么付？ 房租 ，Miete。 房租。 怎么付 ？Wie zahlen？ 怎么付？ 房租怎么付？ 房租怎么付？Wie zahle ich die Miete? Hören wir uns noch einmal die Dialoge der letzten Lektion an. 我想租房。 你想找什么样的房子？ 带家具的两居，房子不要太旧。 你想花多少钱租？ 月租3000元以内吧。 您看这房怎么样？ 嗯，不错。什么时候能搬进来？ 下个月底。 房租怎么付呢？ 一次付3个月的。 So viel zur Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 能上网吗？水电费和煤气费怎么交？房租多少钱？我们什么时候签合同？我给你开个收据。 Heute geht es darum, eine Wohnung zu mieten. Wichtig bei einer Wohnung ist ein Internetanschluss. Wie frage ich also auf Chinesisch danach? Sicher, dir ist wichtig. Du kannst fragen, 能上网吗？ 能上网吗？ 能 heißt können, fähig sein. 能 上网 Internet nutzen. 上网 Ma ist eine Fragepartikel.能上网吗？ 能上网吗 ？Gibt es einen Internetanschluss？ 能上网吗？ 可以上网。 Wie zahle ich Wasser, Strom und Gas? Was heißt das auf Chinesisch？ 水电费和煤气费怎么交？ 水电费和煤气费怎么交？ 水电费 Wasser, Stromrechnung. 水电费 和 und 和 煤气费 Gasrechnung. 煤气费 怎么 wie 怎么 交 zahlen 交 水电费和煤气费怎么交 水电费和煤气费怎么交 ？Wie zahle ich Wasser, Strom und Gas？ 水电费和煤气费怎么交？ 去银行交就可以。 Willst du nicht auch wissen, wie viel Miete du zahlen musst？ Natürlich, aber wie frage ich danach auf Chinesisch？ Man kann sagen, 房租多少钱？ 房租多少钱？ 房租 Miete 房租。 多少钱 ？Wie viel？ 多少钱？ 房租多少钱？ 房租多少钱 ？Wie hoch ist die Miete？ 房租多少钱？ 月租2800元。 Und wie sagt man, wann unterzeichnen wir den Vertrag auf Chinesisch? 我们什么时候签合同？ 我们什么时候签合同？ 签合同 ，einen Vertrag unterzeichnen。 签合同。 我们什么时候签合同？ 我们什么时候签合同 ？Wann unterzeichnen wir den Vertrag？ 我们什么时候签合同？ 没问题的话，现在就可以。 Üblicherweise erhält man beim Zahlen der Miete einen Beleg. Der Vermieter sagt dann vielleicht: 我给你开个收据。 我给你开个收据。 给你 ，geben dir。 给你。 收据 ，beleg。 收据。 开个收据 ，einen Beleg ausstellen。 开个收据。 我给你开个收据。 我给你开个收据。Ich stelle Ihnen einen Beleg aus。 这是三个月的房租。 好的。我给你开个收据。 Sehr gut. Wiederholen wir nun kurz, was wir heute gelernt haben. 能上网吗？ 能上网吗？ 水电费和煤气费怎么交？ 水电费和煤气费怎么交？ 房租多少钱？ 房租多少钱？ 我们什么时候签合同？ 我们什么时候签合同 ？Wann unterzeichnen wir den Vertrag？ 我给你开个收据。 我给你开个收据。Ich stelle Ihnen einen Beleg aus。 Hören wir uns nun noch einmal alle Dialoge der heutigen Lektion an. 能上网吗？ 可以上网。 水电费和煤气费怎么交？ 去银行交就可以。 房租多少钱？ 月租2800元。 我们什么时候签合同？ 没问题的话，现在就可以。 这是三个月的房租。 好的，我给你开个收据。 Und nun noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. Vor 1980 waren der Kauf einer Wohnung oder Immobilienbesitz in China relativ unüblicher Vorgänge für einfache Bürger. Damals war noch ein besonderes System hinsichtlich der Unterkunft üblich und normalerweise wohnten die Chinesen in Wohnungen, die ihnen vom Arbeitgeber für weniger Miete, wenn überhaupt, zur Verfügung gestellt wurden. Seit den 1990er Jahren wurde dieses System geändert und der Kauf von Wohnungen schrittweise ermöglicht. Heutzutage ist der Kauf einer Wohnung ein Thema, mit dem sich alle Chinesen beschäftigen. So ist es fast ein Muss für junge Leute, eine eigene Wohnung zu haben, bevor sie heiraten. Auch ist auf lange Sicht gesehen der Kauf einer Wohnung billiger als das ständige Zahlen von Miete. Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer noch an dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man, wie hoch ist die Miete auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!